Wir wünschen viel Spaß mit dem zweiten Teil des Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Verlosung des Weihnachtspreises. Mhm. Insgesamt gab es 17 Kandidaten. Ja, als erstes verlosen wir Puppet Land, ein Rollenspiel voll gutherziger Puppen in einer bösen Welt. 16 spielfertige Geschichten von Szenegrößen wie Fred Hicks, John Scott Tyne, Jason Morningstar und anderen sind enthalten. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wen du auswürfelst. Ja, 17 Kandidaten, wir nehmen einen W20. Ich hätte auch den W18 raussuchen können. W18. Ist ja einigermaßen schummelsicher. Ach, die 1. Die 1. Dann geht das Ganze an Markus Sauerbrei vom Blog Sprawl Dogs. Ja, also viel Spaß damit. Zweites haben wir die Romans Trilogie, also die romantische Trilogie mit 3 romantischen Rollenspielen. Breaking the Ice, Shooting the Moon und Under My Skin. Mhm. Und die gehen an die Nummer 9. Das ist Stefan Broste. Ebenfalls bekannt für romantische Rollenspiele wie Beyond the Wall, das er übersetzt hat und etwas dazu beigetragen hat. Ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob er nicht auch an Kagematsu beteiligt war. Das würde ja genau da auch reinfallen. Romantische Rollenspiele? Ja, ich sehe, du weißt nicht, was Kagematsu ist. Nicht im Detail. Sehr schön, dann kann ich ja nochmal mit Detailwissen glänzen. Weil ich bin da nicht so japanophil. Das ist in der Tat ein japanisches, also ein japanophiles Rollenspiel. Genau, ich weiß gar nicht, ob es aus Japan stammt. Ich glaube eigentlich nicht. Aber man spielt ein Ronin, der in der Zeit des japanischen Bürgerkriegs in ein Dorf kommt, wo es quasi ja keine Männer mehr gibt, sondern nur noch Frauen und junge Mädchen. Und die Dorffrauen müssen nun den Ronin umwerben, damit er in ihrem Dorf bleibt und das Dorf beschützt. Beschützt? Okay. Ja. Und die Rollenverteilung soll im Idealfall so sein, dass quasi der Ronin weiblich besetzt ist, also von einer Spielerin gespielt wird, während die Dorffrauen alle von Männern gespielt. Oh, toll, da habe ich Erfahrung gesammelt. Ja, es hat auch immer die besten Rollenspielergebnisse gegeben. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, auch tolles Format, in dem es erschienen ist. Ja, da fällt mir zum Thema romantische Rollenspiele jedenfalls ein. Und ja. Okay. Ich dachte, wurde weil es zumindest aus dem Hause kommt, an dem auch Stefan Droste beteiligt ist. Ja. Der dritte Preis, sollte ich leider noch raten, ja, ist die Cox, Cakes und Saltstick. Ein Steam-Rollenspiel, welches man definitiv bei einer dampfenden Tasse Weihnachtstee genießen sollte. Mhm. Das hat man ja schon. Richtig. Das geht an die Nummer 8. Jawohl. Das ist Sarah Gode alias Agonira. Jawohl. Oh ja. Hatte auch schon was. Hatte genauso wie Markus schon was gewonnen. Mhm. Beim Schnellstarterpreis. Das lohnt sich ja hier direkt. Wir haben noch Adventures in Oz. Das heißt, da geht es wirklich um das Märchen Oz mit Löwenmensch, Roboter etc. Ja, cool. Jawohl, an wen geht das? Darüber darf sich freuen die Nummer 13. Das ist Alexander Rodatos. Ja, und dann haben wir noch zwei DCC-Abenteuer. Das erste ist The Old Gods Return, ein Weihnachtsabenteuer für DCC. Welches an? Die alten Götter kehren zurück. Toll. Nummer 8 hatten wir schon. Nummer 12. Das ist Patrick Kurat, wenn ich es richtig lese. Jawohl. Und das zweite DCC-Abenteuer ist ebenfalls ein Weihnachtsabenteuer. Advent of the Avalanche Lords. Schöner Titel. Da war das die Freundin Nummer 14. Das ist Fried Ratinger Elias der Ackerknecht. Ja, Rolli gerade hat nicht auch schon was im Schnellstarter gewonnen. Weiß ich nicht ganz genau. Habe ich jetzt vergessen. Gut, ja, wir gratulieren natürlich allen Beteiligten. Und ja, wünschen viel Spaß damit. Auf jeden Fall. Zum letzten Mal, da hattest du ja keine Reroll-Ausfälle und so. Es ist noch, kam hinterher noch raus, dass den Volsung-Trainer, den hast du letztes das Jahr davor schon an dieselbe Person ausgewürfelt gehabt. Es hängt alles, es ist alles miteinander verknüpft, haben wir vorhin erst gesehen. Ja, ich habe einen Ersatzpreis quasi mir aus den Rippen geschnitten. Noch ein schönes Herr der Ringe-Buch. Ein selbstgemaltes Weihnachtsbild. Achso, gab es auch. Mit einer Kurzgeschichte von Tolkien und der Karte Mittelerdes. Toll. Gut, ja. Dann zum nächsten Thema. Jawohl, dann haben wir noch auf der Liste, habe ich noch als kleines Gimmick, dass ich Fate gespielt habe und trotzdem hier sitze. Nein, es gibt ja einige Vorurteile gegen Fate, aber ich muss sagen, mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Also neben dem kleinen Scherzchen mit dem Power Game, was ich ja durchaus auch gern betreibe oder auch mir diese Herausforderungsorientierung wichtig ist und die fehlt mir tatsächlich etwas bei Fate, kann man aber bei Fate sehr gut kreative Sachen umsetzen. Das ist durchaus auch ein Reiz, den ich bei Rollenspiel haben. Man kann, also wir hatten dann, also wir spielen bei Fate Mindjammer, das ist so ein Hard SF Setting und wir haben vorab einen Probekampf gemacht in einer virtuellen Umgebung, um uns mit dem System vertraut zu machen. Das durfte dann der technische Charakter durfte das sozusagen programmieren und der hat dann halt, weil es ja kurz vor Weihnachten ist, quasi und weiß nicht, ob er die Idee cool fand oder ob er gerade keine bessere hatte, stand halt den auf Nordpol dem, hat halt als Battlemap das, was vor ihm stand, genommen, halt bloß stark vergrößert, also was weiß ich, eine Kekspackung und so weiter und das halt als, also ich dachte erst so, oh Mann, das ist bestimmt ziemlich blöd, aber ich muss sagen, es hat mir doch relativ viel Spaß gemacht, weil ich habe fast gar nicht geschossen, sondern immer die ganze Zeit irgendwelche Sonderaktionen gemacht und du kannst da ja Umgebungen erschaffen oder Vorteile erschaffen, die dann andere nutzen können und damit war ich ehrlich gesagt mehr beschäftigt und hatte da doch relativ viel Spaß und später im Abenteuer gab es dann auch einen Kampf, wo das ebenfalls so war. Also man hat halt keinen hochtaktischen Kampf, sage ich mal, oder so einen Herausforderungskampf, aber einen Kampf, mit dem man sehr viel Kreativität einsetzen kann. Das hat mir durchaus gut gefallen. Mhm. Die Fate-Würfel, genau, du hast sie, glaube ich, schon vorhin am Rande des Würfelbehältnisses gesehen. Ja. Ja, also auch spontan dann nochmal Fate-Würfel gekauft, um dann auch ordentlich Mindjammer spielen zu können. Auch wenn ich glaube, fürs lange Kampagnenspiel wird mir die Traveler-Version, die jetzt gerade erschienen ist, doch besser gefallen. Mhm. Aber Fate behalte ich definitiv im Hinterkopf so für One-Shots etc. Hat jetzt auch von Günter Lietz sein Deutschland Unterwasser Setting mir besorgt. Was kann ich ein bisschen gelegt habe. Ja, das klang und überhaupt die Fate-Abenteuerwetten, das klang alles sehr, sehr gut. So zum Beispiel Master of Umda, das so ein bisschen in die Hieben-Richtung geht. Könnte auch sehr interessant sein. Ja. Ja, ja, also so nicht kein Teufelswerk, sondern doch mehr dran als drin oder ja, wie auch immer. So ein Setting würde ich mir übrigens gern wünschen. Also so ein Setting stelle ich mir übrigens bei Numenera vor. Aber gerade so ein He-Man Masters of the Universe Setting finde ich ja persönlich auch sehr geil. Ja. Ja, ich glaube, Numenera ist nochmal so ein, in einer anderen Art sozusagen in diese Richtung. Ja, aber ja. Schon eigentlich relativ deutlich. Aber das ist jetzt so die erste Mischung aus Fantasy und Science Fiction, die ich da so mit interpretiere. Gut. Ja, du hattest auch noch was. Ja, wo wir es jetzt gerade in dem Moment erwähnten. Numenera. Das erste Rollenspiel seit langer Zeit, das ich mir mal tatsächlich wieder zugelegt habe. Sogar in der filigranen Box. Und jedes Mal, wenn ich da reinschaue, kriege ich Bock, es zu spielen. Ja. Hat sich aber leider noch nicht ergeben. Ja. Biete was zwischen Weihnachten und dem 8. an, dann könnte es ganz schnell passieren. Okay. Ja, das war für mich tatsächlich mal so ein Must-Have, Numenera. Ich habe das die Übersetzungsphase auch lange mitverfolgt. Also vom Kickstarter dann bis zur vom Crowdfunding bis zur Umsetzung. Habe auch mich mal wirklich auch viel darüber informiert und darüber gelesen, weil mich dieses Setting einfach so dermaßen anmacht. Mhm. Und auch da, um mal wieder den Schwenk zu einem Computerrollenspiel zu machen, erscheint ja auch Anfang 2017 das passende Computerrollenspiel dazu, Tides of Numenera. Ja. Und wenn ich das sehe, dann kriege ich auch wieder Glücksgefühle. In Tradition von Planescape Torment. Ja, genau. Mhm. Also ein Laber-Rollenspiel. Ja. Also viel Text, eher weniger kampflastig, lustigerweise. Das Spiel wurde ja von vornherein als geistiger Nachfolger von Planescape Torment angekündigt. Und das ist auch gleichzeitig einer der Kritikpunkte, die dort geäußert werden, ja, so in den Foren, dass das Spiel halt viel zu storylastig und hauptsächlich viel zu erzähllastig ist, was ich völlig interessant finde, weil gerade wenn man das ja als Nachfolger von Planescape Torment ankündigt, sollte man sich vielleicht schon mal über Planescape Torment informiert haben oder es vielleicht auch mal gespielt haben, damit man weiß, was da auf einen zukommt. Ich habe es, glaube ich, gespielt. Ungefähr das eine Stunde gewesen war, war ich auch das erste Mal gestorben und wieder aufgewacht und ich war sehr so, hä? Nee, ist mir zu seltsam. Ja, klar. Vor allen Dingen dieser fliegende Schädel, der den nur Müll labert. Morte. Ich glaube, ich würde es vielleicht heute mehr genießen, aber irgendwie war das sehr, ich habe halt so ein, es kam ja nach Baldur's Gate raus, glaube ich. Kurz danach, ja. Genau, deswegen, ich habe eigentlich so ein, geil, Baldur's Gate, total geil, jetzt kann ich das nochmal sowas in der Richtung spielen, so. Ja, ist natürlich Vigil, also Planescape ist ja nochmal so ein ziemliches abgedrehtes Setting und die Stadt Vigil, also da muss man schon ein bisschen Fantasie mitbringen, es ist schon sehr, sehr strange und sehr weird, das ganze Setting da. Das ist halt im Zentrum diese Stadt, wo 1000 Tore in andere Welten richtig, sind. Genau, also alle D&D-Welten miteinander verbunden sind und so, also das zumindest dazu und es fixt mich einfach an und wenn ich mich recht, wenn ich es jetzt auch richtig gelesen habe, gibt es da dann auch Anfang nächsten Jahres die erste Erweiterung dazu. Auf Deutsch, meinst du? Auf Deutsch, richtig. Ja. Die es ja im Original schon ein bisschen länger gibt, die kommt jetzt halt auch dann irgendwann auf Deutsch mit nochmal zusätzlich spielbaren Völkern und so. Ja, da bin ich eigentlich wirklich ultra heiß drauf. Und freue mich, wenn ich das endlich mal präsentieren darf, weil das werde ich ja dann auch leiten. Ja. Da habe ich auch Bock drauf. Da freue ich mich auch drauf und hoffe, dass es als Rollenspiel-Highlight 2017 mit meinem Ja, das wäre schön. Ja, ich erzähle noch was aus meiner Liste. Ich habe noch Anfang des Jahres Force and Destiny gespielt. Das war definitiv auch ein Highlight. Und während des ganzen Jahres, wir haben das ganze Jahr über in unserer Dienstagsrunde Star Wars gespielt. Und das Schöne an dem Spiel ist, also erstens, wir wechseln als Spieler da immer hin und her. Dadurch ist mal Abwechslung drin. Also ich glaube, wäre es nur bei einem, dann hätte das sich auch schnell ermüden können. Aber durch den Wechsel und das Episodenhafte kommen dann immer wieder neue Aspekte rein. Und dann zwischenzeitlich war es irgendwie ein Spieler zu viel und einer ist deswegen ausgestiegen. Der hatte einen Piloten gespielt. Ja, und dann habe ich halt kurzerhand als Zweitkarriere den Fahrer gemacht, also den dann auch zum Piloten ausgebaut. Das geht also, da du hast halt unheimlich eine Charaktere, die halt schnell auch mal eine andere Richtung entwickeln können. Nun brauchst du halt deine 30, 40, 50 Erfahrungspunkte. Dann musst du halt erstmal den Baum kaufen, kannst da ein bisschen was rein investieren. Hm. Aber schon hast du ein paar Sonderfähigkeiten, die dann auch dich coole Sachen machen lassen. Hm. Ja, genau, das hat sich dann auf jeden Fall schön entwickelt. Wir sind mittlerweile bei demnächst fangen wir dann Episode 13 an. Ja, jetzt geht es mittlerweile ein bisschen mehr vom Edge of the Empire, ein bisschen mehr in Richtung Rebellion, also Age of Rebellion, was jetzt demnächst auch auf Deutsch erscheinen soll. Die ersten deutschen Star Wars Sachen sind ja endlich auch mal bei Ulysses angekommen und werden demnächst ausgeliefert. Da will ich auch nochmal tiefer in die Tasche greifen. Ich glaube ich auch. Und das führt uns ja schon fast zum nächsten Thema, nämlich Star Wars Rogue One. Da müssen wir auch drüber sprechen. Ja. Wollen wir das gleich machen oder dann zum Abschluss ja, als chronologischer? Ich dachte, wir machen das jetzt mal so mittendrin. Die Highlights drapieren wir da drum. Ach so, okay. Rogue One, dein Eindruck? Super. Nachdem Star Wars für dich gestorben ist, sollten wir nochmal betonen im letzten Jahr. Ja, haben sie eindeutig nochmal die Kurve gekriegt. Also Rogue One hat mich geflasht, wäre jetzt wieder zu viel, aber es hat mir sehr, sehr gefallen. Die düstere Stimmung, das etwas dunklere Setting passt ganz, ganz, ganz hervorragend. Also mal ein Star Wars Film, weitgehend ohne Jedis oder ohne Sith, bis auf ein paar kurze Augenblicke, ist mal ganz erfrischend, muss ich sagen. Ja, ein bisschen Macht kommt halt trotzdem drin vor. Ja. Sozusagen, aber. Aber halt ganz wenig. Genau. Verglichen. Und, ja, ich finde, also ich unterteile ja Star Wars mittlerweile, egal was, unterteile ich mal die drei Rollenspielsysteme, also sprich Edge of the Empire, das kam auch sehr cool vor, weil diese Rebellen werden halt sehr grau gezeigt, auch als zwielichtige Charaktere. Ja. Man hat diese, ganz am Anfang diese Schmuggler, Schmuggler ist das gar nicht, aber diesen Doppelplaneten in dem Asteroidengürtel, oder Doppelplanetoiden, diese Stadt quasi, das sieht ja super geil aus. Was für ein fantastisch geiler Ort. Also man hatte auf jeden Fall so ein, war ja das schnelle Hopping am Anfang, das wird ja auch von einigen kritisiert, aber meine Güte, das ist so ein, warum mal nicht so? Ich fand das total geil. Mhm. Man muss das auch nicht immer so machen, wie es sonst immer ist, oder ja, mag dem einen oder anderen zu schnell sein, aber oder auch unnötig, aber ich fand es total geil, immer ein paar neue Orte zu sehen und ein paar neue Namen, um die Ohren grauen zu kriegen und halt eben auch ein paar alte Orte zu sehen. Dann haben wir natürlich noch Age of Rebellion, das war natürlich genau das Ding von Rogue One. Aber dann halt Force und Destiny hatte halt auch sein Fingerchen drin sozusagen. Ja. Das finde ich genau richtig. Wo du mal die grau gezeichneten Rebellen erwähnt hast, genau das ist aber auch wird ja auch in Rogue One mit thematisiert. Ne? Das, also ja, der Mann, Krieg ja. ist halt kein Spaß. In den alten Star Wars Filmen da war ja nun klar, die Rebellion waren halt die Guten und das Imperium waren halt die Bösen. Und jetzt kommen auch so ein paar Schattenseiten dazu, so ein paar dunklere Aspekte, ja. In denen halt auch entsprechend erwähnt wird, was Star man Wars. Alles für Opfer bringen muss, um zwischen Star Wars und heute liegt halt Game of Thrones. Ne? Ja, und die Sexszenen haben halt gefehlt. Ne? Ja, also das aber Tolle ist, es ist eigentlich ein guter Kriegs- oder Antikriegsfilm und trotzdem ab 12 ist immer noch voll in Ordnung. Und er ist trotzdem düster. Ja. Also für das jüngere Publikum fehlen halt so ein paar Fokus-Charaktere, R2-D2 oder C-3PO. Ja, klar, zum Glück. Wobei, was heißt fehlen? Beide haben einen kurzen Cameo-Auftritt. Aber ja. Ich glaube auch, also irgendwer hatte so als, nicht als Kritik, sondern so als Bemerkung, dass halt viele Kinder drin waren, aber die relativ ruhig waren in dem Film, vielleicht sogar gelangweilt. Ja, man hat halt keinen Jar Jar Binks oder irgendwelche Roboter-Fun-Szenen oder Droiden-Fun-Szenen, aber ich fand das. Ja, genau das macht den Film auch gut. Ja, also als Bindeglied dahingehend super. Die Geschichte ist toll. Und Darth Vader hat, das sei angemerkt, einen denkbar guten Auftritt. Mit denkbar schlechter deutscher Synchronstimme. Ja, wie leider auch Forrest Whitaker, der da einen Rebellenanführer spielt. Oder der Anführer einer Rebellensplittergruppe, so einer sehr militärischen Splittergruppe oder einer fanatischen Splittergruppe. Leider völlig desaströs synchronisiert, also ich, keine Ahnung. Ja, das findest du. Ich muss sagen, also ich meine, er soll ja auch als verrückte Ruhr kommen, das gelingt ihm ganz gut. Ja, aber dann hätte ich nicht so eine komische, weiß ich nicht. Das war aber auch seine normale Synchronstimme, oder nicht? Ja, das war Tobias Meister, ja. der normalerweise synchronisiert auch, aber ich fand das komplett, weil ich bin auch der Meinung, er klang im Trailer völlig anders. Ja. Also da hat er normal gesprochen, Tobias Meister. Jetzt plötzlich so hoch und so verzerrt. Vielleicht sollte er das so machen. Ne? Also, ja, ich denke, das sollte so ein bisschen in diese Wahnsinnsrichtung gehen. Ich meine, der war ja schon, ja. Ja, also von Madness in der Form war jetzt irgendwie, aber fand ich jetzt eher wenig zu sehen. Fonze, also ich meine, er hat zuerst mal nichts geglaubt so. Also er hätte auch Anführer der Lügenpressenkampagne sein können. dann hat er erstmal den Dings da mit irgendeinem so fiesen Kraken gefoltert. Also ich fand das schon so, den möchte ich jetzt nicht in nächster Zeit begegnen. Ja, das würde ich jetzt unter Opfer des Krieges halt, oder? Ja, aber ich fand, man hat schon, oder ich habe das persönlich so gefunden, dass man gemerkt hat, der hat ein bisschen zu lange Rebellion gemacht, der ist schon im Kopf. Ja. Ja gut, also das ist ja ein Charakter oder der einzige Charakter, der aus Clone Wars übernommen wurde. Ja. Also der in Clone Wars vorkommt, da auch erfunden wurde, ein Häkchen, dann mit in den Film transportiert wurde. Clone Wars habe ich ja nun nie wirklich regelmäßig, also ich kannte den Charakter nicht, musste dann halt nachschauen im Internet, und von daher habe ich da jetzt natürlich zu ihm keinen Bezug in dem Sinn, und also mir hat das jetzt, also zumindest die Synchronisation hat mir halt nicht gefallen. Ja. Daher kann ich, also ich kannte seinen Charakter. Die Ghost zum Beispiel soll auch kurz gesehen sein. Ist ja nicht aus Clone Wars, aber fällt mir mal zu ein als kleiner Gimmick. Rebels. Und nee, natürlich ist aus Rebels. Ja. Und stimmt, die ist wohl kurz im Hintergrund, wenn sie startet. Und ein Funkspruch ist wohl auch noch zu hören. Yeah. Habe ich auch noch gehört. Ja, also. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ins Kino gehen, ich finde, es gibt toller Film. Kritik kann man sicherlich immer anbringen, aber das ist ganz viel Kritik auf hohem Niveau bzw. Nitpicking. Natürlich kann man das ein oder andere anders machen, aber ich glaube nicht, der eine sagt, die Exposition ist total unnötig, der nächste sagt, das fand ich total cool, stattdessen hätte aber. Ja, das. Also Kritik kann man an jedem Film, es kommt aber halt dann auf die Summe der Einzelteile nur noch mit drauf an. Und es kommt, finde ich, auch aufs Niveau an. Also, da, ne? Manchmal gibt es so ganz fundamentale Kritik, dann ja, okay. Manchmal gibt es halt so, ne, einer äußert das, aber der nächste sieht das wieder genau andersrum. Das zeigt vielleicht, dass es doch genau richtig war. Ja. Sozusagen. Also, wir beide einer Meinung sind, muss der Film schon was richtig gemacht. Ja, okay. Gut. Ja, ich wollte noch ganz kurz berichten, dass ich dieses Jahr mit Savage Worlds Zombie Apokalypse angefangen habe. Auch ganz fantastisch. Geht auf ein Kreuzfahrtschiff los, nämlich der War of the Undead. Die vierteilige Kampagne. Wir sind, glaube ich, im ersten Mann mittendrin. So jedenfalls die jetzige Episode auf dem Kreuzfahrtschiff, das kann man sich, also diese begrenzte Umgebung ist halt für eine Zombie-Apokalypse immer ideal. Mhm. Ja. Genau, und ist halt auch sehr frei. Steigert den Bedrohlichkeitsfaktor. In dem Sinne, dass man natürlich dann selber Erkundungen unternehmen kann und versuchen kann, Ziele umzusetzen. Mhm. Das ist schon ganz gut gemacht. Hast du noch was auf deiner Liste? Ja, selbstverständlich. Dann haben wir beide teilgenommen. Ja. Die Slavenschen. Ja, kann man 2016. Kann man ja auf unserer letzten Podcast, oder einer unserer letzten Podcast-Touren natürlich. Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein großes Jahreshighlight. Siko war ja auch dabei, deswegen war ich total stolz, dass er die Beyond the Wall-Runde auf seine Jahreshighlights-Liste oder gesagt hat, dass das sein Jahreshighlights ist, weil damit muss es ja die Slaymension-Sachen geschlagen haben, von denen ich wiederum behauptet habe, dass sie alle mindestens gut, wenn nicht die meisten sogar sehr gut waren. Also, ja, dann kannst du stolz sein. Auf jeden Fall. Ja, die Slaymension war natürlich ein super Ding, wir sind auch nächstes Jahr wieder da. Ja. Hoffe ich, denke ich, weiß ich. Ja, war ich. Ja, fest im Kalender eingeplant ist es auf jeden Fall. Genau, da müssen wir uns, glaube ich, nicht länger drum unterhalten. Ganz kurz erwähnenswert ist allerdings, dass ich danach wegen DS-Begeisterung Nordana einen Restart verpasst habe. Und wir wieder mal ab und an Nordana gespielt haben, also unsere Dungeon Slayer-Kampagne, die so auf dem Rollenspiel-Ding gespielt wird und bei den Grenzland-Slayern. Und das war, hatte so eine anderthalb Jahre Pause. War aber ganz cool, halt den Charakterordner wieder rauszuholen. Genau, ich habe sogar im Vorfeld der Slayvention schon mal gemacht. Habe ich, glaube ich, in der Folge auch kurz darüber berichtet. Seitdem haben wir auch mal wieder gespielt. Also das macht einfach Spaß, weil man hat ein bisschen was Kampagnenfeeling. Charaktere entwickeln sich fort und ja, trotzdem kann man halt mal mit einer anderen Gruppe spielen und so weiter. One-Shot-mäßig hat auf jeden Fall auch was. Ja. Definitiv. Ultra Quest müssen wir noch ansprechen. Du hast ja nur einmal spielen dürfen. Ja, das war, glaube ich, auf dem Geburtstag deines Schwagers oder deiner Schwester. Ja, hatte mich jetzt zu dem Zeitpunkt, mag aber vielleicht auch daran liegen, dass es jetzt die Geburtstagsfeier war, hatte mich jetzt aber nicht so mitgenommen, nicht so abgeholt. Ja, ja, also mir hat es das ganze Jahr über gefallen. Ich habe es auch ab und an gespielt und halt auch im Rollenspiel-Ding immer mitgehabt. Und genau, wir hatten da irgendwie Castle Ravenloft gespielt und dann waren die anderen beiden, mitgebrachten Kinder von Siko schon fertig mit ihrer Runde. Und dann habe ich den Ultra Quest in die Hand gedrückt, haben ein bisschen erklärt, so Charaktere ausgefüllt, dann schon mal angefangen zu spielen und dann halt das Spiel sozusagen für sich entdecken. Und Timo zum Beispiel war total begeistert und kriegt das jetzt zu Weihnachten. Und er ist ja auch so ein, also vieles am Brettspiel mag er nicht, aber da ist er total drauf abgefahren. Auch vielleicht auch gerade, weil er relativ schnell gestorben ist. Und so, so geht's nicht. Mal gucken, wie es geht. Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Das Erlebnis hattest du auch. Ja. Das. Kicher. Stimmt. Bei mir ist dann aber der Wunsch, es besser zu machen, dann mittlerweile nicht mehr da. Nee, aber lange haben wir ja nicht gespielt. Und vielleicht muss ich es einfach nochmal spielen. Weil so an sich, die Mechanik ist ja wirklich ganz, ganz nett. Aber ich glaube, dass unser Mitspieler, der Felix, der hatte auch irgendwie relativ schnell die Schnauze voll, hatte ich das Gefühl. Das hat sich dann wohl übertragen. Vielleicht muss man das mal mit anderen Leuten spielen. Weiß ich nicht. Ja, ich habe noch einen sehr interessanten Punkt, den ich unbedingt anbringen muss. Ich war in einem Escape Room. Ja, das. Das heißt erzählen. Eine Art auf, sag ich mal, eine Stunde eingedampftes Mini-Lab oder ein LIRP, ein Live-Indoor-Roleplay. Na gut, das Roll nicht zwingt, aber auf jeden Fall ist es sehr immersiv. Man hat also eine Stunde Zeit, aus einem Raum zu entkommen. Wir haben uns entschieden für die Reichsbankverschwörung, weil ich irgendwie gelesen hatte auch, dass der Escape Room in den ehemaligen Geschäftsräumen der Deutschen Bank ist. Der eigentliche Tresor ist aber gegenüber gewesen, im anderen Gebäude. Aber jedenfalls, dass der Raum, wo wir entkommen mussten, war sehr cool hergerichtet, also wirklich schöner 1920er-Style. Ja, es war quasi, wir sind ins Büro des Reichsbankdirektors eingebrochen, genau, und wollten den beklauen. Leider ist unser Komplize, hat uns reingelegt, die Pistole gezückt und hat uns erstmal mit Handschellen an die Wand gekettet. Und und zwar tatsächlich an die Wand gekettet, da war man immersiv sofort drin. Also, ja, ich fühle mich tatsächlich irgendwie angekettet. Ja, ich und das Dumme war, ich hatte mir eigentlich so gedacht, stell dich richtig rum hin. Ich habe mich natürlich genau falsch rum hingestellt. Und dass wir einander entgegengewandt waren, statt abgewandt, sodass man mehr weiter mit seinen Händen kam. Aber gut, wir sind trotzdem freigekommen. Es gibt einige Escape Rooms, die werden wohl nicht abgeschlossen in Deutschland aus versicherungs- oder brandtechnischen Gründen. Hier war das so geregelt, dass es überall, es gab Notschlüssel, also sowohl für die Handschellen als auch für die Tür. Wobei die für die Tür schon gesichert war, dass du halt ein Glas einschlagen musstest. Also von daher, hat einfach von der Immersion her, glaube ich, ein besseres Gefühl gegeben. Mhm. Bis auf den Moment, wo, hey, ich habe den Schlüssel gefunden. Nein, das ist der Notschlüssel. Ja, naja, auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, wenn du ankippst, hast du halt eine bestimmte Reichweite. So, dann findest du halt nach, guckst du, was da deine Reichweite ist. Ich bin zum Beispiel an einem Kombinationsschloss, also ich stand ja falsch rum, ist nämlich nicht gut dran gekommen, aber gerade so dran gekommen an so ein Kombinationsschloss, wo der wiederum ein Schlüssel dran hing, der aber an einer Kette war. Ne? Also konnte man gucken, wo kann ich denn damit hin, was kann ich damit öffnen. Naja, und andere sind halt, haben den Schreibtisch erreichen können und so weiter. Und so kommst du nach und nach in den Kombinationsrätseln voran. Mhm. Also wir hatten dann relativ schnell die Schlüssel auch gefunden, konnten uns befreien. Wir hatten eigentlich anfangs sogar nur eine halbe Stunde Zeit. Und dann, wenn du das erste Rätsel löst, kriegst du noch mal eine halbe Stunde drauf. Mhm. Ja, zum Beispiel hat man halt so eine Jacke geangelt. Und ich habe dann wirklich die nochmal hingekniet, die Jacke nochmal ganz gründlich durchsucht, mal zweimal durchsuchen, wirklich noch was gefunden. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ist natürlich sehr ein wildes Durcheinander. Also wir haben es zu fünf gemacht. Ich hatte mir vorher schon gedacht, so eigentlich, ob nicht drei besser ist, weil dann kriegt man halt mehr mit, wie diese Rätsel gelöst werden. So ist das immer eine Gemeinschaftsarbeit. Jeder trägt sein Steinchen zu bei, aber das Gesamträtsel hat man gar nicht mehr vor Augen. Mhm. Und eine andere Kritik ist, also so als so, Tipps haben wir jetzt gar nicht so viele gebraucht. Wir haben sogar einmal einen Tipp gekriegt, ah, mach nochmal das Schachspiel, aber hatten wir das schon längst gelöst, das hat die bloß nicht mitgekriegt. Naja, also jedenfalls, die laufen relativ linear ab, weil letztlich muss ja jeder mit so einem Rätseln klarkommen. Mhm. Da gibt es von außen dann quasi, die gucken dazu und geben dann. Genau, es gibt einen Spielleiter sozusagen, der von außen zuguckt über eine Kamera. Das Interessante ist, die das realisiert haben, sind wohl auch Elektrotechniker. Und von daher war da relativ viel verdrahtet, ne? Das war dann versteckt und so hast du dann zum Beispiel, konntest du irgendwann ein, ja, ich denke, das kann ich schon sagen, also irgendwann konnte man ein Schwarzlicht einschalten und damit halt was lesen, oder ultraviolettes Licht. Und ja, genau, solche technischen Tricks waren da auch mit dabei oder konntest halt irgendwann irgendwas anschalten und so weiter. Ja, sehr cool. Waren wirklich sehr vielfältige Rätsel, also es war unser erster Escape Room, deswegen auch, denke ich, nochmal besonders neu und intensiv die Erfahrung. Es gibt da insgesamt auch vier verschiedene und der ganze Spaß ist eigentlich nicht teuer. Wir haben jetzt pro Person irgendwas zu tun, um die 30 Euro bezahlt. Also zwischen 35 und 25 Euro kostet das, je nachdem, mit wie vielen Leuten da reingehst. Ja. Ja, es sind insgesamt vier Räume mit vier verschiedenen Themen. Gibt noch die Mondverschwörung, so eine James-Bond-Geschichte, Moonraker, glaube ich, basiert die drauf. Und dann gibt es noch Prison Break. Klingt alles ganz interessant. Also, ich wusste bis vor kurzem tatsächlich gar nicht, dass wir sowas haben hier in der Umgebung. Ja, ich kann dir erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Auf der Spielmesse in Essen ist das der große Trend gewesen, halt Escape Room Games. Und daraufhin habe ich mich mal umgeguckt, wo die denn eigentlich in Real rumstehen und entdeckt, dass sie in Braunschweig sind und dass es gar nicht so teuer ist. Mhm. Und dann halt mal unsere Spielgruppe in Braunschweig vorgeschlagen. Ja, und die hat das mitgemacht. Okay. Also ich kenne das ja so von Handy Games und Computerspielen. Da ist das ja auch, also das ist aber schon eigentlich schon wieder abgeebbt eigentlich. Also das, aber das ist das so hier in der Umgebung, hätte ich nicht gedacht. Und es gab ja schon Anfang des Jahres mit Time Stories ein Spiel um Zeitreisen. Das ist jetzt kein Escape Room Game, aber es erinnert in der Art doch sehr an die neueren Escape Room Games, wo man halt, das ist halt zwar missionsbezogen und man wechselt die Räume und so weiter, aber halt diese Art der Rätsel, könnte ich mir vorstellen, sind teilweise sehr ähnlich zu den Brettspielen. Also da will ich auch, sehr cool, überlege ich auch noch so mal das eine oder andere Brettspiel in Escape Room Game zu investieren. Mhm. Aber ich die vier Räume Borschlag werde ich auch mitnehmen. Ja, sehr schön. Also schöne Erfahrung. Der SK Podcast hat eine ganze Folge drüber gemacht. Also wer es ausführlicher wissen will, kann da ja mal reinhören. So, was haben wir was? Ich bin eigentlich soweit durch. Dann habe ich noch einen letzten Punkt, den ich unbedingt noch loswerden muss. Nämlich, ich habe neulich Cthulhu gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, ich fange mal an mit, dass ich sehr viel Spaß hatte. Ich habe selten so gelacht. Aber ich glaube, ich bin für dieses konventionelle Rollenspiel nicht mehr gemacht. Es haben mich so viele Dinge, ich habe mich geärgert und gestört. Also zum einen bin ich gar nicht mehr gewohnt, mit so vielen Spielern zu spielen. Wir waren, glaube ich, 7 Spieler. Oh, das ist schon und anstrengend. Ich selber achte mittlerweile sehr darauf, dass es nicht mehr als 4 Spieler sind bei meinen Runden. Und steige auch nur in Runden ein, die jetzt auch nicht allzu viele Spieler haben. Und ich habe es gerade vorhin erwähnt mit Star Wars, da ist auch wirklich einer ausgestiegen, weil er dann der 5. war. Und das war dann doch, er fand das anstrengend. Ich glaube, der Rest fand es auch anstrengend. Genau, er ist dann später wieder zugestoßen, als er anders pausiert hat. Mhm. Aber 4 ist eine tolle Gruppengröße, aber 7 ist definitiv zu viel. Ja. Dann sind die Charaktere so gnadenlos inkompetent. Und ich habe es noch geschafft, mit meinen 85% auf Büchereinutzung meiner fast einzigen Kompetenz, die ich habe, die einzigen 2 wichtigen Würfe, die ich machen durfte, sozusagen zu verpatzen. Mit 85%. Yeah. Und ja, dann, das ist schon 50% konsequent ausgenutzt. Richtig. Und dann gab es noch das einzige Mal, wo ich es geschafft habe, in der Büchereinutzung muss man zusammen Kombination mit Chemie schaffen, wo ich 1% hatte. Dann würfel ich auf Büchereinutzung und würfel natürlich genau die 0,1. So, hätte ich das jetzt in Chemie gewürfelt. Mann. Ja, und insofern muss auch jeder Plan, den wir hatten, scheitern, weil jeder Plan besteht ja, sage ich mal, aus 2-3 Würfen. Und dann scheitert halt nicht der erste, sondern der zweite. Das ist so furchtbar. Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt, dass sich die Gruppe so oft trennt. Ne? Das ist ja bei Cthulhu vielleicht auch notwendiger, aber ich mag das nicht als Spieler. Mhm. Und ich habe die dann noch immer so, ja, lass uns da zusammen hingehen. Wo es vielleicht taktisch früher gewesen wäre, dann nur allein nur zu zweit hinzugehen. Aber ja, dann sitzen die Leute aber doof rum und das sind bei 7 Leuten sitzen ganz viele ganz doof rum. Ne? Ja. Deswegen immer möglichst alle. Ja, und das Schönste war dann noch, wir waren eine Detektei, wir waren 2 Detekteichefs gab's und mein Kollege Detekteichef hat dem unserem Fahrer dann ganz genau erklärt, was er machen soll, nämlich eine Observation und Kamera und hat ihm das, glaube ich, eine Viertelstunde lang eingetrichtert. Und das erste, was er gemacht hat, ist irgendwie einen Blaumann gekauft und da eingebrochen, statt zu observieren. Und ich musste mich dann so weglachen die ganze Zeit. Und ich hatte noch eine Amerikanerin, die getan war als Sekretärin, die dann da diesen Einbruch mitgemacht hat. Und so, dass wir an die Informationen kommen konnten. Und dann hat er da irgendwie versehentlich, nicht versehentlich, hat was aufgebrochene Tür, das war aber sehr laut. Und hat dann da voll die Show abgezogen, um da als Straßenpenner rausgeworfen zu werden, um von den anderen abzulenken. Und dann kam da aber keiner und hat ich zum Horst gemacht. Großartig. Und das war schon sehr unterhaltsam. Ja, auch wie er am nächsten Morgen dem Chef erklärt hat, dass er halt ja, keine Fotos hat und warum in der Zeitung steht, dass dort eingebrochen wurde. Und naja. Okay, ja, und ach, was ich vermisst habe, ist noch Scene Framing, genau. Das ist auch so eine Technik, die ich jetzt schon so, was weiß ich, nachdem ihr alle Hinweise gefunden habt, trefft durch in der Detektei, würde ich irgendwann als Spielleiter sagen. Wenn das aber keiner sagt, dann wird da weiter alles durchsuchen. Und weiter. Und weiter und weiter. Und dann so, Mensch, da muss doch was sein. Ja, vielleicht in seiner Privatwohnung brechen wir da auch nochmal ein. Ne? Und das ist so, das würde ich heute halt, oder handhabe ich halt selber anders. Ich setze das ja auch nur dezent ein, aber gerade bei Detektivabenteuern ist das, finde ich, unheimlich wichtig, dass man auch mal Ich bin überhaupt gar kein Freund von Railroading, das weißt du, glaube ich, besser als alle anderen. Aber ich finde, man muss auch so ein bisschen Führung sozusagen ab und an mal geben, wenn sozusagen irgendwas zu durchgekaut ist oder bevor es durchgekaut ist. Ja. Weil das können die Spieler nicht entscheiden, weil die wissen ja nicht so, oh, da ist vielleicht noch was ganz Wichtiges. Da frage ich mich aber auch dann, woraus denn der Spieler da dann seinen Reiz zieht, das immer weiter auszutreten, obwohl er selber weiß, er kommt ja auch nicht weiter, weil er nur auf das reagiert, was jetzt gerade die Spieler machen. Ja, das ist so die klassische Spielleiterverständnis vielleicht so, oder ist halt einfach aber die Technik. Selber drauf, oder? Keine Ahnung. Also ich weiß, was dann in so einem Kopf dann vorgeht, wenn man selber als Spieler da weiß, da passiert nichts. Ich habe das schon oft genug erlebt und ich denke, dass auch, wenn man die Technik nicht kennt, dann, ja, also mir ist das relativ egal, ob denn jemand sagt, Outgame so, okay, ihr seid jetzt durch, los, weiter geht's, nächste Schauplatz. Oder ob man, wie gesagt, man kann das ja auch Descent In-Game abkürzen. Ja, oder man, was zum Beispiel mir von Warhammer noch bekannt ist, dass du halt Florian hat immer Hinweiskarten geschrieben und da stand drauf 1 von 4, 2 von 4. Das heißt, wenn du 4 von 4 hattest, dann wusstest du, da gibt es auch keinen Hinweis mehr und man konnte Johanna von ihrem Frageopfer wegzerren. Von ihrem mehrfach gefoltert. Das war aber echt so, weil wenn dann echt ein Charakter dabei, der immer wieder eine neue Idee hat und dann, ja, nee, da muss ich noch hingehen und was fragen. Und das war ein DSA-Abenteuer, wo ich vorher gesagt habe, wahrscheinlich können wir das eh nicht lösen, weil die Lösung so abstrus ist, dass da kein Mensch drauf kommt. Vermutlich ist es der und der, weil deswegen, Klammer auf, der war es auch und zwar aus einem ähnlich obskuren Grund, wie ich ihn genannt hatte. Und ja, und das Rätsels Lösung einfach nur so lange abwarten, bis der Typ ausrastet und es angreift, sozusagen. Ja, es war... Das geht auch, ja. Das Schlimme war, dass ich es aber auch genauso vorher gesagt habe. Seitdem bin ich übrigens auch Detective Slayer, das heißt, man muss die Leute nur so lange provozieren, wie sie so sind und nicht angreifen. Dann gibt's Rückschlag und du weißt, wer damit zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. So haben die drei Fragezeichen aber nie ihre. Ich habe sowohl Savage Worlds auch Fate vermisst. Also mit Savage Worlds bist du halt einfach nicht so inkompetent. Dann hast du dein W4 und dein W6 minus 2. Trotzdem, wenn du mit dem W6 eine 6 würfelst, hast du es geschafft. Also mein 16, 6%. Und wenn du mit dem W4 die 4 würfelst, hast du auch dein Reroll. Das heißt, du hast auch eine gute Chance. Also du hast zumindest eine Chance, das zu schaffen. Und wenn es dir so auf den Nerven geht, gibt es halt einen Fake-Punkt dafür aus und würfelst nochmal. Und schon hast du bessere Chancen. Und du bist ja auch nicht zwingend, selbst wenn du das war jetzt die Annahme, dass du die Fertigkeit nicht hast. Vielleicht hast du sie ja auch. Also, aber wenn du da echt 1% auf dem Bogen stehen hast, das ist so deprimierend. Ja, das ist ja eigentlich, also. Ja, und vor allen Dingen, wenn es dann eine kombinierte Probe ist zwischen zwei Sachen, wo. Echt zum. Bei 1% erkennst du ja nicht mal die Basics eigentlich, ne? Es ist halt der Grundwert, der nicht gesteigert wurde. Ach ja, das ein Problem hat sich noch ergeben, das stimmt, das wollte ich noch kurz erzählen, in Sachen Tür aufmachen. Keiner von uns hatte den Skill Schlösser öffnen. Das war so, ah, Mist. Und gut, hat einen Kuhfuß und dann unser Charakter, der Spezialist, der beim letzten Mal die Tür so ein bisschen laut aufgemacht hat, wollte seinen Kuhfuß mit Stoff umwickeln, um die Tür live aufzumachen. Ich glaube, da ging denn gar nichts mehr bei mir. Ich saß direkt neben mir, bin voll Lachen zusammengebrochen. Die Idee ist ja fantastisch, aber irgendwie, der Kuhfuß ist ja nicht das Laute beim Türen aufbrechen. Ah, sehr schön. Ja, also kurzum, also ich glaube, selbst Cthulhu 7 hat jetzt mittlerweile, hat ja zum Beispiel auch so einen Vorteils-Nachteils-Mechanismus, dass du einen doppelt würfeln kannst, so ähnlich wie bei D&D 5. Ja. Ich weiß nicht so, ob es da nicht so eine Art Fate Points gibt, Glück oder irgendwas, dass du das ausgeben kannst, um nochmal zu würfeln oder so. Als Vorteil? Ich habe es auf jeden Fall echt vermisst. Also einfach so, wie gesagt, Tag hat sehr viel Spaß gemacht, aber hat mich auch so an einige Sünden klassischer Rollenspiele erinnert. Mhm. Oder an klassische Rollenspielrunden, die man früher selber oft hatte und die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte und gar nicht lange nicht mehr erlebt habe, einfach. Ja, wo man da so von ab ist, auch in unserem Umfeld. Ja, es entwickelt sich ja weiter, ne? Ja. Gut, ja, ich würde sagen, das war unser Ja. Ein Rückblick aufs letzte Jahr, die Winter-OPC-Verlosung, unser Blick auf Rogue One. Und ich würde sagen, da ich es neulich online gestellt habe, nämlich unser Mikrofon-Spendenaufruf, erwähne ich ihn noch kurz. Man kann uns also 1 Euro oder 5 Euro für unser neues Mikro geben, damit wir Glorian endlich sein Mikrofon zurückgeben können. Auch gerne 500, dann können wir nämlich Das würde auch gleich für 2 reichen, dann können wir Glorian gleich. Er hat nämlich bemerkt, dass ich den Fuß also dieses Ding da abgebrochen habe. Dann kann ich ihm, naja, wie dem auch sei, noch lebt dieses Mikrofon offenbar. Glorian verdient genug. Ja. Hat sich der könnte auch 5 Euro spenden, also wir nehmen es dann und an. Ja, jedenfalls habe ich das jetzt über PayPal realisiert. Da gibt es ja irgendwie so ein mittlerweile eine Seite, wo du draufklicken kannst und dann halt direkt demjenigen, also macht das ja nicht mehr per E-Mail oder sonst was, sondern gibt es direkt eine Seite dafür. Da habe ich dann einfach gedacht, oh, das nutze ich doch dafür. Ja. Kommt ja einem guten Zweck zugute. Ganz richtig. Gut. Ja, achso. Wer uns 5 Euro spendet, dessen Thema nehmen wir gerne beim nächsten Mal auf. Oder einem der nächsten Mal auf. Genau. So abstrus es auch sein mag. Wie irgendwer sagt DSA. Oh, da ist die Steilvorlage schon da. Ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Ja, wir wünschen euch frohes Fest, guten Rutsch. Ich hoffe, ich bin auch schneller. Für 2017. Ja. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.